WDR 5. Neugier genügt. Radio Litauen in der Nacht zum Sonntag, den 13. Januar 1991. Sowjetische Soldaten stürmen das Gebäude des litauischen Radio- und Fernsehsenders, schießen in die Luft. Kęstutis Predelis gehört zu denen, die sich den sowjetischen Soldaten vor dem Rundfunkgebäude in den Weg stellen. Als die Soldaten von den gepanzerten Militärfahrzeugen herunterstiegen und das Gebäude angriffen, haben wir uns ihnen einfach in den Weg gestellt. Aber die Soldaten haben die Menschen weggeschubst und mit ihren Gewehren geschlagen. Weil ich am Rande stand, habe ich mich umgedreht, um von der Treppe zu springen, damit ich nicht auf den Rücken falle. Dann ist irgendetwas explodiert und ich wurde in ein Feuer geschleudert. Ich lag fast eine Woche im Koma. Heute habe ich noch viele Narben von den Splittern und vom Feuer. Ein Auge ist fast verbrannt. Alles andere ist geheilt. Trotz der Belagerung durch die sowjetische Armee arbeiten die Journalisten im Gebäude des Fernseh- und Radiosenders weiter. Egle Buchelite ist eine von ihnen. Sie moderiert an diesem Abend eine Live-Sendung im Fernsehen. Als wir im Studio ankamen, wurde uns klar, dass auch dieses Gebäude gestürmt wird. Denn solange noch die Kollegen in den Redaktionsräumen waren, konnten sie uns im Studio anrufen und uns informieren, was ringsum geschieht. Als das Gebäude dann geräumt und die Menschen verjagt wurden, konnten wir im Studio zwar hören, dass etwas passiert, aber wir konnten es nicht sehen. Es war sehr schwer, angemessen zu informieren. Die letzten Minuten der Sendung, bevor die Soldaten ins Studio eindringen. Liebe Zuschauer, die den Fernseher nicht ausgeschaltet haben, hören Sie. Vor dem Fernsehgebäude finden Kämpfe statt, im Gebäude ebenso. Panzer überfahren und zerquetschen Menschen. Liebe Zuschauer, falls Sie mich noch hören, drinnen im Fernsehgebäude laufen Kämpfe. Wir haben uns im Studio eingeschlossen. Wir teilen Ihnen mit, was wir wissen. Und dann ist die Journalistin weg vom Bildschirm. Als die Übertragung abgeschaltet wurde, kam eine Alpha-Truppe, Spezialeinheiten. Sie haben die Studiotür mit Äxten aufgehackt. Die Soldaten haben uns einfach rausgetrieben, Gewehre in den Rücken gerammt und uns so aus dem Studio gedrängt. Als wir herauskamen, war alles zerschmettert, die Blumen umgeworfen, die Fenster eingeschlagen. Ich weiß nicht, was sie da getrieben haben. Keiner hat sich gewehrt, weder mit Waffen noch irgendwie physisch. Gegenwehr war schlicht unmöglich, aber es sah aus wie nach dem Krieg. Die sowjetischen Soldaten besetzen nicht nur das Gebäude des Radio- und Fernsehsenders, sondern auch den Fernsehturm. Heute, 25 Jahre später, stehen dort Kreuze, Kerzen und eine Gedenktafel. Der Literaturkritiker Leimantas Yonoshis wohnte im Januar 1991 nicht weit vom Fernsehturm entfernt. In der Nacht, als dieser Angriff lief, wurden meine Frau und ich vom Telefon geweckt. Ein guter Freund war dran und ich dachte zuerst, er wäre betrunken und war deswegen verärgert. Während er sprach, habe ich eine Salve von Schüssen gehört. Nicht übers Telefon, sondern draußen, vor unserem Haus. Wie konnte es zu den Angriffen kommen? Warum überfielen sowjetische Soldaten Litauens Hauptstadt Vilnius? Vytautas Landsbergis, erstes Staatsoberhaupt nach Litauens Unabhängigkeit, erinnert sich. 1990 war ein Jahr der politischen Konfrontation mit der Sowjetunion. Man versuchte, mit ihr zu verhandeln, aber sie wollte nicht anerkennen, dass Litauen ein unabhängiges Land ist. Gorbatschow und sein Umfeld sind damals in einen Teufelskreis geraten. Wir haben selber vom ersten Tag an Gorbatschow Verhandlungen zwecks Regulierung der Verhältnisse zwischen den zwei Staaten angeboten. Gorbatschow hat diese Angebote abgelehnt, während der Westen ständig von Verhandlungen sprach. Dadurch wurde die Position Gorbatschows immer schlechter. So ist das Ende des Jahres 1990 gekommen, wo die Sowjets jegliche Verhandlungen mit uns abgebrochen haben. Und es war klar, dass sie sich auf einen militärischen Schlag vorbereiten. In der Nacht des 13. Januars 1991 saß Vytautas Landsbergis im Saimas, dem Parlament, in einer Sondersitzung. Draußen sowjetische Panzer und tausende Litauer, die ihr Parlament verteidigten. Viele unbewaffnete Bürger verteidigten auch den Fernsehturm. Zu ihnen gehörte Apollinaras Povilaitis. Sein Sohn, Robertas Povilaitis, war damals 14 Jahre alt. Well, our family was very active and attending different meetings of Sąjūdis and this movement of Lithuanians striving for independence. So, unsere Familie war sehr aktiv in der Bewegung für Litauens Unabhängigkeit. Mein Vater hörte im Radio, dass das Volk aufgefordert wurde, zu strategischen Orten zu kommen, um zu demonstrieren. Er ist also losgegangen und wir sind zu Hause geblieben. Am nächsten Tag haben wir erfahren, dass er tot ist. Die ganze Nacht wussten wir nicht, was passiert war. Meine Mutter hat die Krankenhäuser angerufen, um ihn zu finden. Insgesamt sterben 14 unbewaffnete Zivilisten. Sie werden von sowjetischen Panzern überrollt oder von Soldaten erschossen. Offiziell gibt es 174 Verletzte. Tatsächlich könnten es bis zu 600 gewesen sein. Der 13. Januar 1991 bekommt den Namen Vilniuser Blutsonntag. Der Gerichtsprozess gegen die Verantwortlichen beginnt ein Jahr später. 1999 werden 6 Soldaten verurteilt. Heute sind aber immer noch Fragen offen, insbesondere die, wie man die übrigen Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen kann. Robertas Povilaitis strebt als einziger Angehöriger eines Opfers eine weitere strafrechtliche Verfolgung an. Vor ein paar Jahren habe ich angefangen, mich mit den Ereignissen zu beschäftigen und habe einen Anwalt gefunden, der mir hilft, da klar zu sein. Ich wollte wissen, ob wir alles getan haben, um die Verantwortlichen zu finden und zu verurteilen. Sie verstecken sich in Russland. Sie geben Interviews in den russischen Medien. Sie sagen, dass sie keine Waffen hatten und von Litauern angegriffen wurden. 25 Jahre danach werden immer noch Geschichten erfunden. Es gibt ein paar Sachen, die immer noch nicht klar sind. Insbesondere die Rolle von Gorbatschow in diesen Ereignissen. Für viele Litauer ist Michail Gorbatschow nicht in erster Linie der Friedensnobelpreisträger, sondern das Oberhaupt der Sowjetunion zum Zeitpunkt der Bluttaten in Vilnius. Robertas Povilaitis schrieb vor 3 Jahren einen Brief an das Nobelpreiskomitee. Er wollte erreichen, dass man Gorbatschow den Friedensnobelpreis wieder aberkennt. Zuerst gab es keine Reaktion. Erst nach meinem dritten Brief habe ich eine Antwort bekommen. Sie war sehr kurz. Sie schrieben, dass es nicht möglich ist, einen Nobelpreis abzuerkennen. Der Schreibtisch von Vytautas Landsbergis verschwindet unter Papierstapeln mit seinen Aufsätzen. Auf dem Boden türmen sich Bücher. An den Wänden hängen Fotos. Das ehemalige Staatsoberhaupt mit dem Papst, mit Margaret Thatcher, mit Helmut Kohl. Keines mit Michail Gorbatschow. Auch Vytautas Landsbergis denkt, Michail Gorbatschow sollte als ein Verantwortlicher für den Vilniuser Blutsonntag vor Gericht stehen. Die Legende von Gorbatschow ist so schön. Der Erlöser kam vom Himmel und erlaubte Deutschland, sich zu vereinigen. Das ist ein Mythos. Gegen ihn wurde keine Anklage erhoben. Das liegt auch an dem Mythos, den der Westen und auch Deutschland verbreiten. Heute ist dieser Mythos ein Anwalt. November 2015. Gedimino Prospektas, eine der Hauptstraßen in Vilnius. Die Trolleybusse fahren durch heftigen Regen. Am Ende dieser Straße das Parlament, das tausende Litauer am 13. Januar 1991 erfolgreich gegen die sowjetischen Soldaten verteidigt haben. Gabriele Patriu-Baciute war damals im ersten Schuljahr. Sie erinnert sich an die Panzer in ihrer Straße. Heute, 25 Jahre später, erschreckt sie, wie viele Litauer, das russische Vorgehen auf der Krim und in der Ukraine. I think that a lot of people were afraid. Letztes Jahr hatten viele Menschen Angst. Ich habe mich jeden Tag gefragt, was ich machen würde, wenn Krieg ist. That it can start and what then I would do. My sister's husband, he prepared to run away. Der Mann meiner Schwester war vorbereitet. Er hatte sein Auto immer vollgetankt, um jederzeit fliehen zu können. Ich habe jeden Tag an den 13. Januar gedacht, weil es das Einzige ist, was ich in Sachen Krieg erlebt habe. Die Journalistin Egle Bucelite sagt, dass der Vilniuser Blutsonntag die Position Litauens im Ukraine-Konflikt bestimmt. Litauen ist eines der wenigen Länder, das dafür plädiert, Waffen an die Ukraine zu liefern. Ich denke, dass die Litauer die Ukrainer sehr gut verstehen und auch die Ereignisse in der Ukraine. Und es ist ohne Zweifel klar, warum wir die Bestrebungen der Ukrainer nach einem unabhängigen Staat und nach Selbstbestimmung unterstützen. Wir haben das alles durchgemacht. Wir kennen das Sowjetsystem und wir wissen, was Lügen und Propaganda sind. Ich glaube, nur wenige können verstehen, was in der Ukraine vor sich geht, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Der Ukraine-Konflikt und die Annexion der Krim erfüllen auch Vytautas Landsbergis mit Sorge. Er hält sogar einen russischen Angriff auf Litauen nicht für undenkbar. Das hängt vom Verrücktheitsgrad des Kreml-Chefs ab und ihrem Erfolg. Oder Misserfolg im Weltkrieg, den sie beginnen. Der ehemalige litauische Präsident zieht Parallelen zwischen dem russischen Vorgehen in der Ukraine heute und dem Vorgehen der Sowjetunion 1991 in Litauen. Die sowjetische Propaganda hat damals gesagt, die haben den Krieg angefangen. In dem Sinne, dass Litauen Russland den Krieg erklärt hätte. Genau dasselbe wie heute gegen die Ukraine. Sowohl Gorbatschow als auch Putin begehen denselben Fehler. Sie denken, sie wären unantastbar. Sie meinen, dass sie sich alles erlauben können. Und dass die westlichen Staaten keinen Mut haben werden, ihnen Paroli zu bieten, sich ihnen zu widersetzen. Mit Beginn des Krieges in der Ukraine wurde in Litauen vorübergehend die Wehrpflicht wieder eingeführt und der Verteidigungsetat erhöht. Die Journalistin Egle Bucelite unterstützt diesen Kurs. Aufrüstung würde ich es nicht nennen. Es wird einfach die Sicherung der Grenzschutz verstärkt. Denn wir sind ein Grenzstaat. Und wenn man Russlands Machtdemonstrationen kennt, ruft dies bestimmte Zweifel hervor. Und man ist sich nicht so sicher, dass nicht mehr passieren kann. Wir kennen die Geschichte und wie so etwas passiert. Sonata Paliulite ist Schriftstellerin und beurteilt die aktuelle litauische Politik kritischer. Gerade gibt es viel militärische Propaganda hier, auch in den Schulen. Meine Kinder hören jeden Tag etwas Positives über die Armee, über den Wehrdienst und über das Kämpfen. Ich habe da gemischte Gefühle. Ich denke, jeder sollte entscheiden dürfen, ob er Soldat sein will oder nicht. Acht Uhr an einem Sonntagmorgen auf dem militärischen Trainingsgelände Rudninkai, in der Nähe von Vilnius. Litauer in Tarnkleidung laufen Richtung Wald. Sie bekommen Ansagen über Walkie-Talkies. Eine Taktikübung der litauischen Schützenunion. Die paramilitärische Organisation hatte sich nach dem Ersten Weltkrieg gegründet, um das Land vor einer erneuten Besatzung zu bewahren. 1940 verbieten die Sowjets die Schützenunion. 50 Jahre später wird sie im unabhängigen Litauen wiederbelebt. Heute könnten die Mitglieder im Kriegsfall mobilisiert werden. Allein in Vilnius hat sich zwischen 2013 und 2015 ihre Zahl auf knapp 1000 verzehnfacht. Kristijonas Vysbaras ist einer der neuen Schützen. Russlands Vorgehen in der Ukraine kam mir sehr bekannt vor. Das hat Erinnerungen wachgerufen. Es war klar, dass das auch hier in den baltischen Staaten jederzeit passieren kann. Ich hatte das Gefühl, dass ich etwas tun muss. Also bin ich zur litauischen Schützenunion gegangen. Die Mitglieder der Schützenunion lernen militärische Taktik, bekommen Survival-Kurse, machen Schießübungen und werden für Gefechte geschult. Auch Frauen sind dabei, wie Aiste Petkevičiūtė. Diese Gemeinschaft der litauischen Schützenunion kann vielleicht ein wenig Kraft spenden, sodass ich im Ernstfall weiß, was zu tun ist. So habe ich nicht so viel Angst. Die Schützen laufen durch den Wald und simulieren ein Gefecht. Sie sollen lernen, wie man sich gegenseitig Deckung gibt. Offizier Augustas Šukauskas gibt die Befehle. Er ist gerade Reservesoldat und Schütze, seit er 14 ist. Er will sein Wissen weitergeben, auch wegen seiner Erlebnisse am Vilniuser Blutsonntag. 91 war ich fast 7. Ich erinnere mich noch sehr genau, obwohl ich klein war. Ich erinnere mich, wie sowjetische Panzer durch die Straßen fahren und uns über Lautsprecher sagen, dass wir zu Hause bleiben sollen. Ich erinnere mich, dass ich damals sehr, sehr große Angst hatte. Ich will einfach nicht, dass meine Kinder heute auch eine solche Angst haben müssen. Kurz nach dem Versuch der russischen Truppen, die litauische Regierung gewaltsam zu stürzen, fand im Februar 1991 ein Volksentscheid statt. 90% der Wähler stimmten für eine unabhängige demokratische Republik Litauen. Für Vytautas Landsbergis ist die Lektion aus dieser Zeit eindeutig. Diese Erinnerung hilft, sich keine Illusionen zu machen. Wenn wir sehen, wie sich Russland heute verhält, können wir konstatieren, dass Russland sich nicht verändert hat. Wir Litauer finden, dass die Wahrheit eine Waffe ist, eine Verteidigungswaffe. Die Wahrheit zu sagen, ist eine Waffe der Verteidigung. Für den Literaturkritiker Laimantas Jonušis wird die Bedeutung des 13. Januars 1991 für Litauen erst im Rückblick deutlich. Das Parlament hat im März 1990 die Unabhängigkeit Litauens erklärt. Metaphorisch kann man sagen, dass diese Unabhängigkeit mit dem Blut ihrer Verteidiger besiegelt wurde. Diese tragischen Ereignisse haben das Volk geeint. Sie sind zu einem heiligen Kapitel in der Geschichte Litauens geworden. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.